Der bulgarische Verlag Zavara gab den Rechenschaftsbericht des Zetgadia-Pediaka, den Genosse Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas hielt, in Broschüre heraus. Am 5. April gab es im Verlag die Veranstaltung für dessen Herausgabe. Und der pakistanische Verlag Victoriol gab aus dem oben genannten Rechenschaftsbericht den Teil 3 für die selbstständige Vereinigung des Vaterlandes in Broschüre heraus. Am 3. April gab es im Verlag die Veranstaltung für dessen Herausgabe.